ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, war Nummer 1, der Endicats mit dem letzten Folge. Es gab 59. Aus Pankow. Hallo Dennis. Hallo Henke. Tomaten wachsen gut. Wetter ist schön. Läuft. Dennis, endlich ist es soweit. Die Fußball-Europameisterschaft 2024 hat gestartet. Wir sind mittendrin. Der erste Spieltag ist beendet. Der zweite hat begonnen. So viel können wir sagen. Irgendwo während des zweiten Spieltages sind wir gerade. Und danach geht die Fußballfeierei weiter. Wild weiter den ganzen Sommer am 27.07. Dennis, gibt's ein ganz besonderes Schmankerl für dich. Du bist ja unterwegs auch viel und arbeitest von unterwegs aus und genießt deine Bahnfahrten auch an die Ostsee. Ja. Hast du auch schon mal gemacht? Ja. An die Ostsee fahren, bisschen spazieren gehen, Mittagessen wieder zurückfahren, richtig. Zug arbeiten, Feierabend machen, alles ist toll. Was hältst du denn davon, am 27.07. nach Rostock zu fahren? Prinzipiell ja, aber ist nicht in Rostock hier Hansa Rostock? Ja, genau. Und am 27.07. findet natürlich getarnt als Freundschaftsspiel, aber eigentlich wissen wir, es ist El Nazico. El Nazico findet statt, die Welt hier Spiele der Nationalsozialisten findet statt. Der FC Hansa Rostock empfängt Lazio Rom. Geil. Oh Gott. Oh. Wenn man jetzt eine Flutwelle erzeugen würde, könnte man Faschos im Meer trinken. Naja, in der Ostsee. Genau. Ist die Ostsee ein Meer? Ich glaube, offiziell ja. Ja. Aber nur offiziell. Wollen wir mal so ein schnelles Meeresranking machen? Das Endicast Meeresranking für die Menschen. Was gibt's denn für tolle Meere? Was für dich auf Platz 1 der Meere? Wir legen, glaube ich, eine gemeinsame Liste. Aber wie definieren wir denn Meer? Nach Namen oder nach Kategorisierung? Weil sonst würde ich das Steinhuder Meer nominieren. Nee, stopp. Wir gehen Liste der Meere. Wo Liste? Gibt es die? Ja, in der Wikipedia. Das heißt, da steht auch ein Disclaimer direkt dran. Die Liste der Meere enthält Ozeane und deren Nebenmeere, Binnenmeere, Mittelmeere und Randmeere. Ja, da ist der Ostsee dabei. Mit ihren Buchten und Armen. Ja. Aber es gibt ja eigentlich nur so also Ozeane. So. Dann ist ja nicht viel mehr übrig als hier Nordsee, Ostsee, Nordmeer, Mittelmeer. Was? Wieso? Und der Rest ist Ozean. Nein, aber guck doch mal. Wir fangen jetzt an. Zum Arktischen Ozean gehören die Nebenmeere. Ja, aber du fährst. Die Barentssee, die Borfosee, Gliederung siehe unten. Und dann ist schon wieder eine Einrückung. Dann ist der Amundsen-Golf, der ist wieder in Darnley Bay. Das ist eine Bucht. Und der Amundsen-Golf ist ein Golf. Und die Beaufortsee ist ein Randmeer. Okay. So, die Grönlandsee ist ein Nebenmeer des Arktischen Ozeans und die Belsund ist dann ein Randmeer der Grönlandsee. Und da gibt es wieder Buchten und Fjorde. Sehr interessant. Ja. Das ist ja richtig so gegliedert. Auf die Hierarchie. Also, wenn du in die Ostsee gehst, klar gibt es halt hier irgendwie den Meeresbusen, Kieler Bucht, Mecklenburger Bucht und natürlich dann das Stettiner Haff irgendwann. So. Übers zugefrorene Haff. Ach ja. Nee, hast du jetzt schon dein Check24 Deutschland-Trikot? Wir sind doch immer noch bei den Meeren. Das moderiere ich jetzt ab. Warum denn? Es gibt so viele Meere. Guck mal hier zum Beispiel. Dieser Podcast ist nicht dafür da, kontroverse Themen zu klären. Moment mal. Also ich bin schon mal dafür, Fjorde und Buchten gehören nicht dazu. Das finde ich gehört gestrichen. Das ist doch lächerlich. Und was ist mit Golfen? Was ist die Mehrzahl von Golf überhaupt? Gölfe. Gölfe. So sagt man das auch in Wolfsburg. Ja. Das ist ein Golf und zwei Gölfe. So. Also, was Eidepollen gibt es auch, ist ein Fjord. Heißt Pollen, ist aber ein Fjord. Es gibt auch die Leibucht. Ja. Die Leibucht ist nach dem Dollart die zweitgrößte Bucht in Ostfriesland. Nach dem Dollar? Dollart. Dollart, ach so. Dollart ist Emden. Aha. So. Und die Leibucht, wusste ich gar nicht, dass man das getrennt tatsächlich. Ich dachte, das gehört alles. Moment mal. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ach, da oben. Ach. Zwischen Gretsiel und Norden, wenn du so willst. Ach. Das war mir völlig unbekannt, dass das einen eigenen Namen hat und dass man das Leibucht nennt. Hast du das denn jemals in deiner Kindheit gelernt? Nee. Nur Lügen. Aber hier, ewiges Meer ist da eingezeichnet. Das ist aber ein Hochmoorsee. Das ist der größte Hochmoorsee Deutschlands. Das ewige Meer. Das ewige Meer. Ah. Mhm. So ist das. So, und dann gibt's hier. Ah, obwohl. Also Buchten und Fjorde gehören nicht dazu, würde ich sagen. Mit Ausnahme vom Dollar, der Leibucht, dem Jadebusen. Heißt aber das, auch nur heißt wegen, es, heißt es offiziell so? Aber nur wegen dem Busen oder was? Jadebusen heißt offiziell tatsächlich so. Also alles in der deutschen Bucht, das ist sozusagen, gehört dazu. Deutsche Bucht ist, wie hätten, bezeichnen wir eine deutsche Bucht? Ist eine Bucht, ja okay, ist eine Bucht der Nordsee. Und der Dollart ist dann, ist es eine Unterbucht? Nee, ist eine große Bucht, aber gehört zur deutschen Bucht. Und die Helgoländer Bucht ist dann wieder unterteilt in Jadebusen und Meldorfer Bucht. Da kommt jeder Buchthalter durcheinander. Das ist ja schrecklich. Aber die, finde ich, gehören dazu. Oh, guck mal, in der Wismarer Bucht gibt es das Salzhaff. Auch wieder ein Haff. Und das Wohlenberger Wieg. Oder die? Die Wieg oder der Wieg? Die Wieg. Aber wenn man Salzhaff guckt, dann ist es auch auf der Grenze, meine ich. So, und dann gibt es die Darst-Zingster Boddenkette mit dem Saaler Bodden, Bodstädter Bodden, Barther Bodden und Grabo in Klammern Bodden. Was ist denn ein Bodden überhaupt? Weiß ich nicht. Boddenkette. So. Darst-Zingster Boddenkette ist eine Wasserfläche an der Ostseeküste nordöstlich von Rostock. Sie besteht aus mehreren in westöstlicher Richtung aneinandergereihten Bodden bzw. Lagunen. Ein Bodden ist ein flaches, buchtenartiges Küstengewässer, das nacheiszeitlich teilweise überfluteten Grundmoränenlandschaft. Aha! Grundmoränenlandschaft ist auch eine sehr gute Beleidigung. Du Grundmoräne. Oh, ich muss aufstoßen. Ich merke schon, ich habe hier. Oh, es gibt auch Breitling. Ich dachte, das wären Uhren. Aber das gehört zur Wismarer Bucht. Und damit auch zur Lübecker Bucht. Und damit auch zur Mecklenburger Bucht. Die wiederum zur Ostsee gehört. Wild. Und die Ostsee ist hier als eigenes. Ach, die Ostsee, Nordsee ist hier. Aber das sind neben. Das müssen doch Nebenmeere des Atlantischen. Nee, was ist denn das? Also europäisches Nordmeer. Aha, das europäische Nordmeer. Nee, die sind. Doch, das gehört zum europäischen Nordmeer und das gehört, das sind Nebenmeere. Nee, die gehören zum Atlantischen Ozean. Genau, aber das ist das europäische Nordmeer. Nee. Doch. Das europäische Nordmeer ist oben. Das ist nicht mehr Atlantischer Ozean. Nee, das ist oben über Norwegen, Schweden. Und die Nordsee. Da, wo der Russe durch will immer. So, das europäische Nordmeer umfasst aber gar nicht die Nordsee. Nee, natürlich nicht. Nach der nicht. Karte. Was ist denn, die Nordsee ist ein eigenes Meer, oder? Ja, ist ein eigenes Meer. Das ist da zwischen Norwegen, Großbritannien, Dänemark, Deutschland, die Ecke dort. Ja, wo die Nordsee ist, weiß ich, aber wo man die einordnet. Na, zum Atlantik. Ja, aber ich dachte dann nicht zum Atlantik. Doch, klar. Hier, guck mal, das ist hier im Inhaltsverzeichnis. 1, Arktischer Ozean. 2, Atlantischer Ozean. 2.1, Europäisches Mittelmeer. 2.2, Europäisches Nordmeer. 2.3, ja, Nordsee. Ja, sag ich doch, dass die Meere zum Ozean gehören. Ja, zum Atlantik, ja klar. Aber nicht zum Nordmeer. Die Nordsee und die Ostsee. Das europäische Nordmeer gehört zum Atlantischen ja, Ozean. Ja, genau, aber die Nordsee nicht zum europäischen Nordmeer, was du gerade sagst. Nein, aber zum Nordmeer gehört die Ostsee. Nein, auch nicht. Doch. Nein, 2.4 ist eine Unterkategorie von Atlantischer Ozean. Nein, ach tatsächlich. Die Ostsee steht auf einer Ebene mit der Nordsee, das kann ich nicht, das kann ich nicht akzeptieren. Ja. Das nö. Doch. Nein, nicht bei uns. Also, deutsches, das Anycast mehr für die Menschen, das Beste ist für mich und für dich, wir sagen es auf 3, sagen wir unseren Gewinner heute. Und wenn wir das Unterschiedliche sagen, hat meine Stimme den Ausschlag. 1, auf 3 oder nach 3? Auf die gedachte 4. 1, 2, 3, Ostsee. Nordsee. Nein, so. Das ist falsch. Es ist Polenfeindlichkeit bei dir. Das stimmt nicht. Doch. Nein. Nein. Nur weil ich etwas besonders mag, heißt es nicht, dass ich die anderen Sachen hasse. Du hast aber gerade sehr negativ reagiert, als du erfahren hast, dass die Ostsee, Nordsee dargestellt sind. Hallo, pass mal auf, was du hier sagst. Das Wort sagen wir hier nicht mehr. Gleichberechtigt? Nee, das N-Wort. Nordsee? Nein. Das Gegenteil von positiv. Negativ. Da hast du schon wieder gesagt. Ach so. Er hat das N-Wort gesagt. So, südlicher Ozean, den gibt's ja auch noch. Wahnsinn. Mit der Kosmonautensee im indischen Sektor. Das ist ja interessant. Nun gut, wo wolltest du eigentlich drüber reden? Wolltest du das Thema wechseln? Nö, ich wollte einfach nur... Ah, jetzt wieder dich, ne? Nö, also Hatte nix. Na gut, dann können wir jetzt da endlich die, wie immer, die EM tippen, oder? Oh Gott, oh nein. Da, warum denn nicht? Da, ich gucke das nicht. Ich habe bisher nur Ausschnitte gesehen. Gesehen habe ich die Eröffnungsfeier bis zur deutschen Nationalhymne, habe ich dann fluchend abgeschaltet. Ja. Dann habe ich gestern, weil wir saufen gehen wollten. Ja. Und weil die fette Ecke wegen Renovierung geschlossen ist. Ja. Sind wir auf die andere Straßenseite gewechselt, wo die scheinbar schon offen hatten und auch ein Fernseher lief. Der Wirt meinte, ah, ihr seid wegen Fußball hier. Und dann so, nee, um Gottes Willen. Und deswegen haben wir uns die letzte Ecke, also hinten, ganz hinten hingesetzt, weg vom Fernsehen. Und da lief Deutschland gegen Ungarn. Ja, das kam gestern, genau. Und da habe ich wenig mitbekommen insgesamt. Ich habe mich dann doch sehr auf meinen Gösser konzentriert. Ich habe das gestern in einem Brauhaus gesehen. Ach. Ja, in einem Brauhaus. Und habe ein helles und ein Kellerbier getrunken. Und dazu hatte ich Oberster. Na. Auf Graubrot und einer, Achtung Bayern, einer Brezel. Einer Brezel. Hä, sagen das, die doch auch, die sagen auch bitte. Das war ein bisschen, das war mir ein bisschen die ganze Nummer da dann doch zu deutschtümelnd, fand ich. Ja. Aber das Bier war natürlich ausgezeichnet, kann man nichts gegen sagen. Ich habe extra österreichisches Bier getrunken. Okay. Ja gut, meins kam aus Bayern. Das ist ja auch Ausland. Dann hast du hoffentlich gestern noch bei Lanz Markus Söder gesehen. Nee, ich habe gemeinsam mit Marcel Reif. Gott, das hört sich nach der schlimmsten Männerrunde an, die ich mir vorstellen kann. Markus Söder, der nichts Inhaltliches beizutragen hat, aber sehr viel redet, weil er möchte ja nicht anecken, er möchte ja überall gefallen, deswegen sagt er ja nichts, aber redet viel. Und Markus Reif, der auch viel redet und viel Meinung hat. Marcel, nicht Markus. Ja, sorry, Marcel. Markus. Ich muss jetzt alle umbenannt werden. Das ist alles mega, es ist einfach eine Suppe. Ich habe mich aber gestern bei einem Gedanken ertappt, als ich dieses Video, das ich dir auch geschickt hatte mit Markus Söder in Deutschland-Trikot und dieser albernen Brille. Ja. Also eigentlich sind wir wieder wer. Nee, also das ist ein ganz schrecklicher Gedanke und ich kann den auch kaum über die Lippen bringen. Aber es stimmt. Lieber er als Friedrich Merz. Ja, also Markus Söder ist Populist. Und damit komme ich besser klar. Also ein Populist passt sich halt auch Meinung an. Und Markus Söder steht ja für alles und für nichts. Damit kann ich irgendwie besser umgehen als irgendwie mit Friedrich Merz, der einfach rechts ist und ist zutiefst konservativ und mir erstmal meine Rechte wegnehmen möchte. Vor allem ist also der Faktor ist der Mensch hinter dem Politiker ja sympathisch oder nicht? Da macht Friedrich Merz keinen einzigen Punkt. Nee. Null. Also ich kann mir vorstellen, dass man mit Markus Söder ein Getränk trinken kann. Ja, das ist so mit dem, also den würden wir in unsere gedachte Kneipe mit Wolfgang Kubicki auch einladen. Ja, genau. Aber Friedrich Merz, der kommt durch die Tür und hat direkt schlechte Laune. Ja, und auch so ganz so leicht säuerlichen Atem. Ja. Und dann nippt er den ganzen Abend an seinem Glas stilles Wasser. Meinst du, das ist so ein Nipper? Ja. Oh, damit komme ich gar nicht zurecht. Kennst du auch diese Leute, die immer sagen, boah, ich habe so einen Durst, ich muss hier was trinken. Und dann gießen sich so ein Glas Wasser ein und trinken einen Schluck und sagen, ah, wie erfrischend. Und rühren das nicht mehr an. Wenn ich Durst habe, da geht ein halber Liter rein. Ja, ein halber Liter ist aber wenig, da trinkt man die ganze Flasche auf. Ja. Meine Güte. Alles diese, das Friedrich Merz ist auch so einer. Schon einmal kurz die Lippen benetzen. Oder der hängt den ganzen Abend an so einem Glas furchtbaren, trockenen Rotweins. Ja, aber ich glaube, den trinkt er nicht, weil er es mag, sondern weil die Flasche 100 Euro gekostet hat. Ja, was sie schickt. Ja, gehört ja auch zur oberen Mittelschicht. Ja. So, Dennis, also weiter jetzt. Schottland-Ungarn. 1-1. Das, ja, könnte durchaus sein. Also ich habe ja nur gehört, dass Ungarn irgendwie Angstgegner der Deutschen sei. Warum auch immer. Na, aber die haben gestern schon verloren gegen Deutschland, hast du mitbekommen, ne? Das ja, aber das Spiel ist jetzt vorbei. Ja, aber schon klar. Aber das heißt, Ungarn wurde eine Chance eingeräumt. Das ja, die, aber das hätte auch ja anders ausgehen können. Ja, das Spiel genau war ja durchaus sozusagen, die waren nicht Deutschland war schon überlegen, würde ich sagen, aber Ungarn war nicht chancenlos. Zum dritten Mal in der Geschichte. Dann Schweiz gegen Deutschland. 2-2. Weißt du, was ich ja geil gefunden hätte? Eine Gruppe Österreich, Deutschland, Schweiz und dann noch irgendwie, keine Ahnung, entweder Tschechien für Sudetenland. Nee, nicht Tschechien, nein. Sondern entweder Italien oder Frankreich, wo dann die fußballerische Vorherrschaft über die Alpen ausgetragen wird. Man vergisst, auch Frankreich hat einen Teil der Alpen. Ja, nicht zu knapp. So. Nicht zu knapp. So, also das haben wir jetzt auch getippt. Dann geht's weiter jetzt in Gruppe B. Da ist jetzt ausgetragen schon Kroatien gegen Albanien. Und zwar ohne viele Tote, muss man sagen. Diesmal haben die sich echt zusammengerissen. Ja? Spanien gegen Italien, Dennis. 1-1. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber bei dir geht alles 1-1 oder 2-2 aus. Ne, also ich kann die Leute nicht einschätzen und ich wollte auch keine Sympathien abgeben. So. Kroatien gegen Italien? 2-1. Kroatien, interessant. Albanien gegen Spanien? 0-2. Ja, das halte ich für realistisch. So. Oh, Luka Jovic hat noch für Serbien ausgeglichen vorhin. Interessant. Ich dachte, das wäre der Basketballer. Heißt du nicht auch Luka Jovic? Du könntest mir jetzt hier alles erzählen und ich würde alles abdecken. Oder heißt der Jokic? Es könnte ein Spieler sein, könnte ein Kriegsverbrecher sein. Ach, diesen Namen. Warte mal. Basketball Serbien Jokic. Nikola Jokic. Gesundheit. Der Typ ist geil. Also, der ist so, der sieht halt so aus wie so ein Basketballer, ist grob, groß, spielt wahnsinnig gut, kommt aus Serbien. Das musst du gerade erst grob sagen. Und er hat nicht dieses, aber ich glaube, letztes Jahr hat er die Dings gewonnen mit seiner Truppe da, diesen komischen Titel, wie heißt das bei denen? NBA World Series of Poker.com hat er gewonnen. Und der hatte keinen Bock auf die Pressekonferenz, der hatte keinen Bock auf gar nichts mehr. Der wollte einfach nur nach Hause fliegen. Ja. Und das hat er auch gemacht. Und er hat dann gemerkt, dass es ja noch eine Parade durch die Stadt geben wird. Und er hat gesagt, oh Jesus, ich will eigentlich, wollte ich morgen fliegen. So ist er, der interessiert sich für gar nichts. Der macht das einfach nur, weil es richtig gut bezahlt ist. Aber in Wirklichkeit will der zu Hause auf seinem Bauernhof in Serbien chillen. So ungefähr. Fand ich sehr, sehr angenehm. Wir rechnen weiter, Dennis. Dänemark gegen England. 1-3. Tore schießen könnte. Dänemark-Serbien. Dänemark-Serbien. 0-0. England-Slowenien. 1-0. 1-0. Sehr gut. Kommen wir zur Gruppe Dora. Polen gegen, das nicht auf? Polen gegen Österreich. Nein, ich nehme wie immer, wie die letzten Jahre bei den großen Fußballturnieren auch schon, den Kicker-Turnierrechner. Ah, okay. Polen gegen Österreich. 2-0. Niederlande, Frankreich. 3-3. Da muss man so viel klicken, wenn du so viele Tore ansagst. Niederlande, Österreich. 1-0. Frankreich, Polen. 1-1. Den Polen traue ich diesmal nicht so viel zu. Aber wir werden sehen. Keine Ahnung. Gruppe E. Slowakei, Ukraine. 1-2. 1-2. Und man kann ja auch, es gibt auch hier ein Papierkorb-Symbol. Man kann offensichtlich auch Staaten auslöschen. Das ist am Kicker. Belgien gegen Rumänien. 2-2. Ich liebe diesen Enthusiasmus, den du an den Tag legst. Slowakei, Rumänien. Ich hab null Vorstellungen darüber, wie gut Belgien ist oder wie schlecht Rumänien oder umgekehrt ist. Null Vorstellung. Und das hört sich nach Spielen an, die auch zum Angucken wahrscheinlich total langweilig sind. Ey, bisher, muss man mal ohne Scheiß sagen, ja, ist diese Europameisterschaft wirklich echt gut. Ich hatte keine großen Erwartungen. Ich habe nicht alle, aber wirklich viele Spiele gesehen. Und das macht echt Spaß. Okay. Und man kann sehen, dass es auch gute Schiedsrichterleistungen gibt. In der Bundesliga kaum noch vorstellbar. Ja. Aber hier gibt es einfach Schiedsrichter, die auch mal Schwalben pfeifen und sagen, komm, leck mich am Arsch, lass mich in Ruhe. Und absolut geile, wirklich totale Bossregeln, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nur die Kapitäne der Mannschaften dürfen mit den Schiedsrichtern sprechen. Oh. Wer ansonsten mit dem Schiedsrichter spricht, zack, gelb. Oh, um Gottes Willen, das sollen sie mal bitte in der Bundesliga einführen. Absolute Bossregelung, richtig geil. Ich glaube, Rüdiger hat gestern gelb gesehen, der hat nämlich gemeckert oder so, sich beschwert in Richtung Schiedsrichter. Ich glaube, dafür hat er gelb bekommen. Sehr gut. Fand ich echt geil. Danach ist Gündogan, der Kapitän, nämlich auch hin, hat gefragt, was ist denn los, hat dann auch eine Erklärung bekommen, so. Aber das ist wirklich eine echt gute Regelung. Ja, sehr geil. Nee, weil ich hatte, das ist überraschend, weil ich hatte aus unserer Erfahrung der europäischen Spiele am Verbandsfußball, hatte ich das Gefühl, dass die Schiedsrichter vor allem aus anderen Sportarten kommen. Ja gut, aber da musst du ja auch sagen, da gibt's ja auch viel mehr. So, okay, das stimmt. Ganz viele Schiedsrichter müssen ja, also viel mehr Spiele und ganz viele Schiedsrichter müssen eingesetzt werden. Hier sind ja, werden ja von jedem Landesverband irgendwie nur so die Besten entsandt. Okay, und das merkt man. Ich finde, das merkt man schon. Sehr gut, okay. Slowakei, Rumänien. 0-0. 0-0, okay. Könntest du dir vorstellen? Stell dir Folgendes vor. Honorarkonsul Slowakei Kubasta. Meinst du, er würde sich umbenennen? Aber als Vornamen Slowakei? Ja, das ist der Slowakei. Slowakei Kubasta. Ich glaube, das erlaubt das deutsche Namensrecht nicht. Ach, warum das denn nicht? Jetzt mit der Liberalisierung durch die Ampel geht doch alles. Ja. Slowakei Kubasta. Ein Name wie ein anderer Zauberspruch? Egal. Ukraine-Belgien. Ukraine-Belgien. Wahrscheinlich unterschätze ich die Belgier jetzt. Deswegen gebe ich mal jetzt 1-2 raus. Ja, guck, hat Belgien gewonnen und schon ist die Ukraine hat quasi, dadurch verlieren die dann auch die Möglichkeit auf Teilnahme an der Europäischen Union. Das wird einfach nicht verhandelt, weil Belgien hat gewonnen. Georgien gegen Tschechien. 1-2. Türkei, Portugal. Oh, aber Portugal ist bestimmt stark. Das ist eine starke Fußballnation. 1-3. Georgien, Portugal. 0-2. Und Tschechien, Türkei. 1-1. Damit haben wir jetzt Folgendes erreicht. Die Gruppe A, Deutschland und Schweiz weiter. Gruppe B, Spanien, Kroatien. Gruppe C, England, Slowenien. Gruppe D, Niederlande, Frankreich. Gruppe E, Rumänien, Slowakei. Und Gruppe F, Portugal und Türkei. Und dann ja noch hört sich gar nicht so schlecht an. Und dann noch die vier besten. Vier Dritten, das sind, wo sehe ich das denn? Kann man nicht mehr sehen. Naja, da sind noch andere Mannschaften dabei. Wir tippen weiter. Erstes Achtelfinale, Dennis. Spanien gegen Tschechien. 2-1. Deutschland gegen Slowenien. 1-2. Slowenien war auch tatsächlich, oder? War das Slowakei? Ich meine, Slowenien war erstaunlich gut, aber ich glaube nicht, dass sie Deutschland besiegen. Egal. Portugal, Italien. Kracherspiel. 3-2. Frankreich gegen Slowakei. 2-1. Also wenn wir das so getippt hätten, wenn es so laufen würde, wie wir getippt haben, außer dass Deutschland gegen Slowenien gewinnen würde, dann hätten wir Viertelfinale Spanien, Deutschland und Portugal, Frankreich schon mal fix. Gott! Das wäre schon ordentlich. Und dann kommt sozusagen der zweite Baum. Rumänien gegen Polen. 1-2 nach Verlängerung. Kann man hier nicht eingeben. Okay. Aber 1-2. Niederlande, Türkei. 3-1. England gegen Belgien. 2-3. Die Belgier hauen die Engländer raus. Und dann Schweiz gegen Kroatien. 1-0. 1-0. Guck mal, jetzt sag ich dir was, ne? Ja. Jetzt ist Slowenien, da mit Abstrichen, aber jetzt ist kein Balkanstaat mehr dabei. Ja. Ganz ohne Völkermord, Dennis. Spanien-Slowenien. Spanien-Slowenien, 2-0. Man kann nämlich auch Leute aus Wettbewerben rauskegeln, auch aus dem politischen, ohne Völkermorde zu begehen. Portugal gegen Frankreich. 3-2. Polen, Niederlande. 2-1. Das traue ich Polen nicht zu. Glaube ich nicht. Nee, mal, hast du gerade Polen, Niederlande gesagt oder Niederlande, Polen? Polen, Niederlande. Dann 1-2. Die Niederlande gehen weiter. Belgien, Schweiz. 3-1. Dann hätten wir die Halbfinals da mit Spanien, Portugal und Niederlande, Belgien. Das sind... Das war jetzt nicht von mir geplant. So, wer kriegt denn jetzt die Vorherrschaft über die Iberische Halbinsel? Ist es Portugal-Spanien oder Spanien-Portugal? Spanien-Portugal. 4-5. Da, ich weiß nicht, glaube ich. Also ich würde tippen, dass Frankreich zumindest ins Halbfinale kommt, aber egal. Niederlande-Belgien. 1-2. Ich glaube, die Belgier hauen raus. Belgier sind stark. Ja, 1-2 wäre mein Ergebnis, wenn es um Fritten ginge. Ach so, ja, definitiv. Portugal-Belgien, das Finale. Komm, ich gönne den Belgiern jetzt was. 1-2. Ja, das wird niemals passieren. Belgien dieses Mal viel zu schwach, fand ich erschreckend schwach. Fast schon. Damit ist Belgien Europameister. Annika ist Europameister für die Menschen. Herzlichen Glückwunsch. Entschuldigung, Europameister, die haben die UEFA Euro 2024 EM. Müssen wir eigentlich immer so sagen, ne? Wir dürfen gar nicht Europameisterschaft sagen. Wir müssen sagen, die UEFA Euro 24. Müssen wir das? Wer sagt das denn? Müssen wir ja gar nicht, weil wir keine Vertragspartner sind. Nee, das ist die EM, Fußball-EM der Männer. Männer-EM ist ja, das. Männer-EM. Wer sind die besten Männer aus ganz Europa? So. Das finden wir raus. Dennis, Joshua Kimmich hat, um im Fußball zu bleiben, es gibt eine ZDF-Doku. Ja. Da gibt er private Einblicke und ihm kommen die Tränen, als es um seine Impfung geht. Es gibt die Corona-Impfung. Da musste er sich sogar von Freunden anhören, dass wahrscheinlich weniger Leute gestorben wären, wenn sich mehr Leute hätten impfen lassen. So auch er. Das musste er sich von Freunden anhören. Schrecklich. Moment. Also der Kimmich war der sich nicht geimpft hat und es dann bekannt gegeben hat? Oder wie war das, die Geschichte? Ja, genau. Er hat so, na, ich weiß nicht, nö. Und dann war er irgendwann natürlich in Quarantäne, weil hat Conora sich geholt. Als ganz Bayern sich Conora geholt hat. Ja. Ja. Und dann musste er sich auch anhören von Freunden, dass es wohl klüger gewesen sein könnte, sich hätte impfen zu lassen. Oder die Fresse zu halten. Ja. Ich möchte. Und das macht ihn traurig. Das macht ihn traurig, da hat er geweint. Das war eine schwere Zeit für ihn. Also das heißt, er hat damit Probleme, nicht was er sagt und was das für eine Möglichkeit für seine Reichweite hat, sondern dass er kritisiert wird. Nur mal, also der ist nicht, ich verstehe das nicht, ernsthaft. Also Leute, der ist doch nicht bewusst, welche Reichweite er hat. Nein, sagt dann auch noch später im Interview, das ist doch nicht meine Aufgabe als Fußballer, Werbung zu machen für die Impfung, das müssen Ärzte, Politiker tun und so, da habe ich ja nichts mehr zu tun. Da hat er auch nicht ganz Unrecht. Ja. Aber ist er das doch 100% in irgendwelchen anderen Schnapskampagnen und wirbt für, weiß nicht, für Nutella. Keine Ahnung, das mag sein. Für, weiß nicht, irgendeine Spende für Kinder in Afrika. Das mag sein, aber da würde ich auch sagen, insoweit kann man ihm schon Recht geben, das muss er nicht machen. Ja. Ja. Aber er hätte ja auch einfach gar nichts sagen können. Genau, er hätte einfach die Fresse halten können. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist die private. Ja, manchmal sagen einem Freunde Dinge, die sie finden, dass sie nicht so ganz so gut sind. Ja, weil es Freunde sind. Die, genau, ja, eben. Das haben wir auch gedacht. Was du suchst, das war ganz schwer. Genau, du willst Arschkriecher, meine Freunde. Leute. Und da geht's mir jetzt, ich habe, das möchte ich nochmal feststellen für die Kommentare, keine Bewertung vorgenommen, was die Impfung an sich anging. Ich einfach nur dieses komische Verhalten von Joshua Kimmich beschrieben. Ach, guck, jetzt geht PayPal wieder. Immerhin, meine Güte. Also du nimmst ich glaube, das ist doch ganz cool, weil sie nicht geimpft hat, ist ein Arschloch. Also ganz einfach. Ja, weißt du was? Du bist ja, everybody is entitled to his or her own opinion. Ja. Ja? Ich bin da einfach liberaler. Ja. Ich sag das, ich muss das nicht bewerten, um zu sagen, dass ich Leute scheiße finde. Oder wie hat die neue Verkehrssenatorin gesagt? Zwänge liegen nicht in der DNA der CDU. Ach so, okay. Ja. Du, pass mal auf. Verbote und Zwänge lägen nicht in der DNA der CDU. Wir haben uns ja über dieses Check24-Trikot unterhalten. Ja. Ne? Diese Werbung, die es ja übergibt und dass sie wahnsinniges Budget dafür hatten. 1,5 Millionen Trikots hatte das Vergleichspartner so gerechnet. Nun werden insgesamt 5 Millionen verschickt. Und da wollte ich dir nur ganz kurz sagen, da gibt es auch natürlich einen Artikel auf der Webseite der Online-Marketing-Rockstars. Wie viel hast du gesagt? 5 Millionen. Ja, 5 Millionen. Oh, Gottes Willen. Der Online-Marketing-Rockstars. Ja. OMR. Und zwar, Achtung, in einer Rubrik gibt es den Artikel dazu von Kaspar Schlenk und Florian Rinke. Ja, da geht es nämlich darüber, über diese Guerilla-Marketing-Kampagne. Richtig geil. Und in der Rubrik Talk of the Town. Stell dir mal vor, du machst schon sowas Erniedrigendes, wie für OMR zu arbeiten in der Online-Redaktion. Ja. Und dann schreibst du nicht nur irgendwelche Artikel, sondern auch einen Artikel für die Rubrik Talk of the Town. Das ist hier, ja. Also, by the way, die Check24 GmbH gehört zu 90% im Management. Was das für eine komische Aussage auch insgesamt ist. Welchem Management? Ja, genau. Also für den Leuten, die es gegründet haben. So. Und 10% einem US-Investor. Es gibt auch die Rubrik Search. Guck mal hier. Und du kannst deine Brand mit ChatGPT, also du kannst deine Brand in ChatGPT spritzen. Furchtbar alles. Ja, aber hier auch, wie gesagt, das Online-Portal T-Online, das Werbevermarkter Störst, gibt ja auch weiter, dass Verbraucherschützer davor warnen, dass man mit Check24 ja seine Daten gegeben hat. Die soll man ja viel besser Stör geben. Ja, richtig. Meine Güte. Wollen wir? Das ist richtig schlimm. Also, du wirst auch dieser EM, entweichst du ja nicht. Es ist ja nicht nur so, dass die Deutsche Bahn das auf die fucking Verkehrsanzeigen, also die Abfahrtstafel ist so eine Laufschrift, läuft es dran. Die Deutsche Bahn kriegt es nicht hin, irgendwie ordentlich zu informieren. Es ist alles schlimm. Und um Gottes Willen, DB InfraGo, andere Anbieter, ja, ist problematisch, aber irgendwie so einen Live-Ticker anzuzeigen, das ist kein Problem, kriegen wir hin. Und dann hast du Störer, die irgendwie, egal wo du bist, du hast ja immer diese Werbemülltafeln, da kriegst du direkt Live-Tore angezeigt. Aber du hast auch an den Bahnhöfen, was ich gut finde, am Berliner Hauptbahnhof steht zum Beispiel Berlin Hauptbahnhof und darüber ist so ein Schild gebastelt, Heimatstadt von Maximilian Mittelstädt. Ja. Und das haben sie erst vielen Bahnhöfen. Und am S-Bahnhof Neukölln steht Heimatort von Antonio Rüdiger. Ach, wirklich? Nein. Das steht auch am Hauptbahnhof, aber das hätte ich lustiger gefunden. Ja. Okay. Ja, I don't know. Also es ist so eine leichte Massenpsychose über diese Flaggen, überall ist irgendwie so eine gelöste Stimmung. Ich bin ja gestern dann nach dem Spiel mit dem Fahrrad, Achtung, ich bin mit dem Fahrrad die Friedrichstraße entlang gefahren. Verboten. Die Friedrichstraße mit dem Fahrrad. Und habe mir meinen Platz genommen auf der Fahrbahn. Und da sind teilweise Leute hupend durch die Straße gefahren. Auf der Warschau, ich dachte mir so Autokorso. Autokorso, dachte ich mir, nach einem Vorrundensieg gegen Ungarn. Was soll denn passieren, wenn die ins Halbfinale kommen? Mein Lieblings-Mastodon Tröd dazu war, dass da jemand erklärte, er ja mit Nationalismus kann er nichts anfangen, aber er hoffe, dass Deutschland in diesen pinken Trikots den Orbanisten von Ungarn eins auswischt bei dem Spiel. Das ist mir so, yes, du hast es verstanden. Den Orbanisten von... Den Ungarn-Orbanisten, so. Also Viktor Orban hat die Nationalmannschaft aufgestellt, oder wie? Ja, das ist scheinbar sein, und dass hoffentlich Deutschland denen eins auswischt. Und das, aber erst gegen den Nationalismus. Ja, okay, ich jetzt verstehe es. Was aber geil ist bei der EM, das muss ich sagen, ist dieser Chip im Ball. Oh, davon habe ich irgendwas gesehen. Da hat sich irgendjemand... Ich habe das Ding auch Handball erkennt. Ja, nee, das erkennt nicht, sondern das ist ganz lustig, das Ding. Da ist ein Chip drin, das ist einfach so ein Gyroscope-Teil. Das erkennt Bewegungen und so Einschläge und da läuft dann so eine Fieberkurve mit. Und wenn der Ball fliegt und die Beschleunigung vorbei ist, dann ist natürlich, weil keine Beschleunigung da ist, ruht das Teil in der Mitte. Aber wenn ein Körperteil dagegen kommt, dann gibt es einen Ausschlag. Und dann kannst du diese Fieberkurve live sozusagen synchronisiert abgleichen mit dem Bild. der Schiedsrichter. Und so konnte man auch sehen, zum Beispiel ein Handspiel, was mal zurück, da wurde mal ein Tor zurückgenommen, ja, ein Handspiel vorher. Und da konnte man es genau sehen. Er hatte das hin und her gefahren, das Bild. Und dann, als der Arm da war, man konnte nicht so richtig von manchen Kameraperspektiven aus sehen, hat der Ball den Arm jetzt berührt oder nicht. Man konnte aber sehen, dass zur Zeit, wo das ganz nah war, auf jeden Fall so ein Impact am Ball war. Nein, Lass mich raten, die betroffene Mannschaft hat richtig drüber geflucht. Nee, weiß nicht, ging. Okay. Das war irgendwie. Aber ist es, da wird jetzt gerade sehr viel Zeug ausprobiert. Gibt es da auch weiterhin, gibt es auch die 5 Auswechslungen? Ist das jetzt ein Standardregelwerk des Fußballs? Ja, es gibt sogar jetzt eine 6. Was? In der Verlängerung. Ach, ja. Okay. Ist das möglich, meines Wissens. Das hat man, genau, das hat sich jetzt in Corona echt geändert. Das hat man jetzt einfach übernommen. Gibt es 5 Auswechslungen? Früher gab es ja gar keine. Oder nur wenn es eine Verletzung gab. Und lass mich raten, die 3 Auswechslungen kamen irgendwann in den 80ern dazu. Ich weiß gar nicht, wann das war. Keine Ahnung. Aber sehr viel, muss man sagen, sehr viel moderne Regelungen sind erst sehr spät eingeführt worden. Die Rückpassregelung ist erst in den 90ern entstanden. Ich weiß halt nur den Funfact, dass irgendwie, dass die FIFA ja gar nicht die Fußballregeln selber festlegen kann. Ja. Sondern nur irgendwie mit mit England, Schottland und irgendwie Nordirland oder so, oder Irland. Ja, da gibt's dieses komische Board. Ja, weil die haben halt den Fußball erfunden und lassen sich das jetzt nicht nehmen, dass sie die Regeln festlegen. Ja, genau. Die FIFA hat nur eine Stimme. So, Dennis, wollen wir wieder ein bisschen in Richtung Meer zurückkommen? Oh Gott. Wir gehen wieder in den Atlantik und dann gehen wir wieder in das, wie heißt es noch? Untermeer? Meeresarm? Meeresarm, ja. Nebenmeer. Nordsee. Nordsee. Was ist deine liebste deutsche Nordseeinsel? Da ich bisher nur auf einer war, Jüst. Ja. Mit dir? Ja, das ist richtig. Würde ich sagen, Jüst. Okay. Was, war ganz nett. Ja, aber was hältst du von Helgoland? Ist es nicht so ein Steuerparadies? Ja, das ist halt die einzige deutsche Hochseeinsel. Ja. Ich würde da gerne mal hin. Ja, ich auch. So. Und ich habe aber mich noch nie richtig damit beschäftigt, wie man da hinkommt. Ja, mit dem Schiff. Das dachte ich mir, aber oder wie lange dauert Zeug? Wie lange dauert das denn dahin? Ich glaube, Fähre braucht oder Schiff braucht 3 Stunden. Ist noch machbar. Ja, das ist okay. Also Tagesausflug ist aber schon ein bisschen. Ja, genau. Einmal übernachten sollte man. Ja, eine Nacht übernachten, genau. Und dann halt steuerfrei Kippen rauchen dort oder was? Ja, oder Schnaps kaufen oder so. Wie darf man denn einführen? EU-Grenzregeln? Ja. Ach so. Ja, ist halt nur nicht Zollgebiet, ne? Aber dann gelten die ganz normalen. Das heißt, die bringen da Schnaps hin. Weil die brennen das da nicht vor Ort. Ja, genau. Verkaufen es dann billiger, damit es wieder zurück aufs Festland gebracht werden kann. Ja, richtig. Und weil man dann, weiß nicht, 19% spart? Ja. Also, ja. Aha. Also nicht nur 19%, oder? Was ist denn mit, gelten denn die, nee, es muss doch auch für. Ja, und die Alkoholsteuer. Alkoholsteuer, Verbrauchsteuern genau. Halt, die fallen ja auch alle weg. Ja. So, okay. Und das geht aber sogar auf dem Schiff schon. Irgendwann bist du ja aus der Grenze raus. Und dann wird der Shop aufgemacht. Ja, warum ist denn Also ich kann ja verstehen, dass das ja früher notwendig war, weil am Arsch der Welt und Kontrollen problematisch und da kommen ja viele vorbei. Warum ist das heute noch so? Man könnte das auch mittlerweile zum Zollgebiet einfach erklären. Weil das einfach von der EU-Verordnung, 952 aus 2013 oder so? Zusatzzahl 6, keine Ahnung. Warte mal. 2013, 952, 2013. Ja. So. Der Unionszollkodex, da ist es einfach ausgenommen. Da ist nämlich das Zollgebiet der Union definiert. Ja, das ist, mag ja sein, aber man könnte es doch wieder reinpacken. Ja, aber dann musst du den Rechtsakt anpassen. Ach so. Okay. So. Wann holen wir uns eigentlich Büsingen? Oder wann gehen wir Büsingen eigentlich? Und zwar hier in Artikel 4 ist es nicht geregelt. Zum Zollgebiet der Union gehören unter anderem das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Insel Helgoland und des Gebietes Büsingen am Hochrhein. Genau. Vertrag vom 23. November 1964 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Ja. Der Italienischen Republik mit Ausnahme der Gemeinde Livigno. Die Gemeinden Campione d'Italia und des zum italienischen Gebiet gehörenden Luganersees. Ach, genau. Die waren bis 2019 ausgenommen. Ah, okay. Aber das ist, glaube ich, auch, das liegt auch da in der Schweiz. Da es gibt so ein Stückchen Italien an der Schweiz am See irgendwie. und es ist irgendwie nur aus der Schweiz erreichbar. Das Gebiet des Königreichs der Niederlande in Europa. Ja, genau, die Königreich der Niederlande ist ein weltweites Konstrukt. Ja, das ist ein Empire. Das ist ein Empire. Größer als das britische. Wo haben wir denn hier, wo sind denn die Franzosen? Die Republik, da, die Französische Republik mit Ausnahme von Neukaledonien, Saint-Pierre und Miquelon, Wallis und Futuna, Französisch-Polynesien und französischen Süd- und Antarktisgebieten. Wie, der Zollcode gilt nicht in der Antarktis. Ja. Traurig. Das Lustige ist, dass du auf einige dieser französischen Überseedepartements kannst du mit Personalausweis einreisen. Bei Schengen? Aber nicht, ja, ich glaube, weiß gar nicht, ob das Schengen sogar ist oder zumindest lassen die das zu, weil es Frankreich ist. Ja. Ist irgendwie nicht Schengen, du kannst nicht grenzenlos, aber du kannst einreisen und brauchst nur das Ausweisdokument, das okay. Europäische. Aber es ist halt nicht Zollgebiet. Aha. Das heißt, du musst eine Zollanmeldung tätigen bei der Wiedereinreise und den grünen oder roten Kanal wählen. Beziehungsweise nicht eine Zollanmeldung, aber eine Erklärung abgeben, ob du eine Zollanmeldung abgeben willst oder nicht. Aber prinzipiell bin ich dann verpflichtet, für alles, was ich wieder mit neu reinschleppe, das zu machen. Also auch wenn ich irgendwie mir noch ein Käse-Sandwich mitkomme. Weil ich darf ja keine Dairy-Produkte in die EU einführen. Das ist ein falsches Beispiel. Weiß nicht, wenn ich eine Wasserflasche habe noch. Müsste ich die deklarieren? Nee, es gibt ja so Ausnahmen. Für so Reisebedarf gedöns wahrscheinlich. Genau. Ja. Reisebedarf und alles, was du mitnimmst, so Medikamente für einen Eigenbedarf und so ein Scheiß. Kannst du mitnehmen, warte mal, lass mich mal hier, das ist geregelt in der schon fast eingestaubten und veralteten Zollbefreiungsverordnung. Hier, wir Kaiser Gottes Gladen in der Verordnung auf EG 1186/2009 des Rates über das gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen. Und da gibt es irgendwo, guck mal hier, da. Hier sind auch die Höchstmengen geregelt. Bei den nachstehenden Bezeichnungen ist die Befreiung nach Artikel 25 Absatz 1, das ist das, die Sendungen von Privatpersonen an Privatpersonen, ja. Zum Beispiel, wenn man was zuschickt, sind auf folgende Höchstmengen, zum Beispiel 50 Zigaretten oder 25 Zigarillos. Oder aber destillierte Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 22 Volumenprozent, unvergällter Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 Volumenprozent und mehr, ein Liter. Das heißt, du darfst dir von deinen Verwandten aus dem Nicht-EU-Zollgebiet einen Liter Schnaps schicken lassen. Ja, geil. Dann ist zollfrei. Ach so. Ja, ja, aber wie kommen wir jetzt auf Helgoland? Wir kommen auf Helgoland, weil ich hier einfach nochmal fragen wollte, was so deine Lieblingsinsel ist. Und dann wollte ich überleiten langsam auf Sylt. Ist ja auch eine Insel im Landkreis Nordfriesland. Und da hat etwas stattgefunden, über das ich gerne mit dir sprechen möchte, weil wir es hier noch nicht thematisiert hatten, Dennis. Oh nein, bitte nicht. Doch, es ist wahr. Es ist tatsächlich wahr. Wir reden jetzt wirklich wahr. Über die Hochzeit von Christian Lindner? Nein, wir reden über die Hochzeit von H.P. Baxter. Oh nein, noch eine Hochzeit. H.P. Baxter hat tatsächlich geheiratet auf Sylt in derselben Kaschemme wie der Lindner. H.P. Baxter hat seine 23-jährige Verlobte geheiratet. H.P. Baxter ist 70. Also wir reden nicht von 23 Jahren Altersunterschied, sondern die Angetraute ist 23 Jahre alt. Ja, ganz genau. Ganz genau. H.P. Baxter heißt mit bürgerlichen Namen? Hans-Peter Schmoloch. Hans-Peter Gerdes. Ach. Denn er ist Ostfriese, Dennis. Ach, wirklich? Ja, in Leer und geboren. Und dann in Nordfriesland heiratet. Ja, und dann in Nordfriesland heiratet. Das stimmt. Das muss man schon sagen. Hätte er auch irgendwie in Pilsum machen können. Ja. Am Leuchtturm. Naja. Oder Chance vertan. Und hat da genau, nur zwei Jahre später. Hat H.P. Baxter jetzt geheiratet. Aber könnte doch rein rechnerisch seine Enkelin sein. Ja, absolut. Das wäre vollkommen auch legal. Mhm. Okay. Beide sind volljährig. Meinetwegen. Was sagt Christopher Posch dazu? Das weiß ich nicht. Kann ihn nicht hören. Auch diese Schlägerei-Szene ist sehr, sehr gut gerade. Wir schauen gerade RTL nebenbei. Ja, ja, und es läuft die Gerichtssendungen gerade. Genau, wir gucken immer Fernsehen jetzt. Also wir haben immer irgendeinen Second Screen an. Meistens läuft da auch einfach nur Subway Surfer, damit wir uns gegenseitig noch zuhören können und uns konzentrieren können. Sonst geht's nicht mehr. Oh, guck mal, die beiden Polizisten haben auch das letzte Mal die Fitnessprüfung vor 40 Jahren gesehen. Seine Verlobte oder jetzt Frau heißt Sarah. Heißt sie denn jetzt Also es ist ja die Frage. Ja, nach Sarah Gerdes, oder? Ja, heißt sie Sarah Gerdes oder ist es jetzt nach dem liberalisierten Namensrecht, dass die Ampel ja gemacht hat, heißt sie jetzt vielleicht auch einfach Sarah Baxter? Das wäre sehr lustig. Und könnte H.P. Baxter, könnte man die dann Baxter Sohn nach dem friesischen Namensrecht heißen? Nee, Hans Petersen. Hans Petersen, ja, sehr gut. Ah, wie war das denn? Dieselbe Heinrich Kirche wie Lindner. Die standesamtliche Hochzeit fand bereits am Freitag, also schon vor ein paar Wochen, statt. Im historischen Sylt-Museum. Ach. Leben die auf Sylt? Nee. Ach so. Und jetzt die Kirche in der evangelischen St. Severin-Kirche. Was haben die Leute eigentlich, dass sie kirchlich heiraten wollen, ob sie gar nicht, religiös sind? Weißt du doch gar nicht, ob H.P. Baxter nicht religiös ist. Aber war nicht Christian Lindner irgendwas so, der ist nochmal extra eingetreten wieder, so ein Bullshit? Ja, aber, also... Nee, er ist nicht mit Kirchenmitglied und es war eine Ausnahme und es gab deswegen Aufregung in der evangelischen Kirche. Also, das geht jetzt ein bisschen in die misogyne Ecke hier, was jetzt gleich aus mir raussprudelt. Aber ich glaube, der wollte das gar nicht. Ach so. Sondern ich glaube, da musste ein Mädchentraum erfüllt werden. Okay. Meinetwegen. Aber könnten wir dann nicht einfach, weiß ich nicht, einfach die Elemente der kirchlichen Trauung, die Leute ja scheinbar wollen, mit dem der Standesamtlichen zusammenführen und sowas Staatliches machen ohne die Kirche, aber das hat trotzdem dein Reis, deine Taube, den Standesbeamten geben wir auch ein Kleid, damit der auch ganz schick aussieht. Geiles Standesamt. Ja. Das schöne Standesamt. So. Für die Menschen. Das Annikas Standesamt für die Menschen. Wollen wir nicht einfach auch anfangen, Leute zu trauen? Dürfen wir das? Ja, das ist dann halt nicht rechtsverbindlich, ne? Ach so. Aber es gibt ja auch genug irgendwie Prediger, die hier durch die Gegend laufen. Und guck mal, TikTok ist doch auch voller. Ja. Weißt du, wenn wir eine religiöse Einrichtung wären, steuerbefreit. Ja, geil. Und weißt du, was wir dann auch noch machen? Dann machen wir auch noch Halal-Check. Ja. Halal-Check nebenher. So. Haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen, über halalcheck24.eu. 99 Euro kostet die Anfrage da. Das ist mal irgendwie hier. Das ist irgendwie. Machen wir, was kostet unser Halalcheck? Unser Halalcheck? Weiß ich nicht. Ja. Ich soll an Doc Morris bezahlen. Weißt du, wie heißt die Firma heißt? D+W Mail Order Service BW, BV. Sehr seriös. BV Holland, ne? Ja, Holland, ja. Mhm. Stimmt, Doc Morris sind wir aus Holland. Willst du deren Bank raten? Kommst du nie drauf? Die Bank. Also dann ist es ja nicht sowas wie... Das ist eine deutsche Bank. Okay, also nicht Rabo oder so. Ja. Deutsche Bank, dann würde ich... Das muss ja irgendwas Zwielichtiges sein. Ja? Das Komisches. Und zwar, ich tippe mal, es ist die Targo Bank. Nee, Hypo Vereinsbank Stuttgart. Oh, das klingt wirklich... Haben wir nicht irgendeine Hypo-Bank mal gerettet während der... Ja, sicher. Also es ist Unicredit am Ende alles. Ah, okay. Und mittlerweile. Und, ja. Und die Targobank ist doch auch entstanden aus irgendeiner Pleitebank. Ja. Was mich am meisten immer noch abfuckt, dass hier diese wie heißt diese große privat-deutsche Kreditbank, DKB, dass es in Wahrheit der bayerische Staat ist. DKB ist der bayerische Staat? Ja. Wie? Das ist eine Tochterfirma der Bayerischen Landesbank. Ach, das wusste ich gar nicht. So, und Bayerische Landesbank ist ja de facto der bayerische Staat. Ach, okay. Dann finde ich DKB jetzt auch wieder in Ordnung. Für König Markus. Hast du ein Konto bei der DKB? Nee, habe ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe mein Konto natürlich bei der Spaßkasse. Mhm, ich auch. Aber, weil die Berliner Sparkasse mir auf den Sack gegangen ist, habe ich gesagt, so, euer Regionalsprinzip, das kehrt mich nicht, weil wir sind in der EU, freie Dienstleistungswahl. Ja. So, ihr könnt mich zu nichts zwingen. Ja. Habe ich dann einen Vergleich gemacht. Und zwar wollte ich zu einer Sparkasse gehen, die diese neue Debitkarte hatte, diese Mastercard-Debitkarte 2.0. Ja. Mhm. Ich bin dann gegangen, dass sie kein hässliches eigenes Design hat, so wie die Berliner Sparkasse, der so ein Graffiti vom Brandenburger Tor ist, was ich hasse. Warum? Furchtbar sieht das aus. Sie will einfach die Standard-Plain-Sparkassenkarte. Ja. So, und deswegen gab es dann, er hat sich herausgestellt und dann wollte ich, dass es in der erreichbare Nähe ist, also irgendwo nichts für Süddeutschland, sondern ich wollte lokal bleiben, den Osten unterstützen. Deswegen gab es die Auswahl zwischen der Sparkasse Frankfurt-Oder und der Sparkasse Leipzig. Und dann hat sich tatsächlich über die Gebühren entschieden, irgendwie 5 Cent spare ich im Vergleich zu Frankfurt oder in Leipzig. Ich weiß, Sparkasse Leipzig. Was kostet die Sparkasse Leipzig? Was wollen die, was rufen die ab für Gebühren? 4,95 ja. Und sonst ist alles kostenlos. Also klar, keine Kassen, also nicht an einem Tresen, aber sonst safe. Und ich glaube, die Frankfurt-Oder wollten 5er. Ich habe ja bis Ende 2025 noch eine Maestro-Karte. Bis dahin ist sie richtig viel wert. Ja. Ja, nee, die Berliner Sparkasse möchte ja nicht wechseln, weil die ist ja auf VPay, was irgendwie das Loser-Netzwerk ist. Wie, die möchten nicht wechseln? Nö. Da gibt's keine Mastercard? Nö. Also hier, Sparkasse der Wittmund gibt schon Mastercard. Ja, nö. Haben wir auch schon im Haushalt. Nö. Die Berliner Sparkasse klammert sich vehement an seinem VPay. Ist das so diese... Ist ein Maestro von Visa. Sunken Cost Fallacy, oder was? Ja, keine Ahnung. Die wollen ihre Kreditkarten nicht, weil die haben ja noch dieses Kreditkarten-Business. Ganz stark. Also die Berliner Sparkasse gehört ja zur Berliner Landesbank. Ja. Und Berliner Landesbank ist ja ganz stark im Kreditkartenbusiness. Achso, und die haben Visa oder was? Ja, die haben irgendeine Kredit, also die haben beide Kreditkarten, aber die wollen halt ihr echtes Kreditkartenbusiness dadurch marginalisieren, indem halt die Leute jetzt mit ihrer Spaßkassenkarte auch online bezahlen können. Ja, verstehe ich nicht. So. Das ist so mega. Das ist ultra praktisch. Ja. Ich habe ja noch so eine Barclay Visa, ja. Diese kostenlose Kreditkarte. Irgendwie 9000 Euro Kreditvolumen, das ich nie beantragt habe. Weißt du, was ich beantragt habe ursprünglich? Nee. 2000. Ich habe. Und das ist schon viel zu viel. Ich habe ja noch so ein. Ich habe ein Konto bei Trade Republic für ja, aber die EZB enteignet wieder deutsche Sparer. Ah ja, stimmt, genau. Weil der Zins. Genau, ja. Aber wegen Zinsen. Ja. Das haben sie erst mit 6 Tagen Verzögerung weitergegeben. Ehrenmänner. Ich glaube, die haben es einfach nicht vorher IT-mäßig umsetzen können. Und da habe ich letztens einen Eintrag bekommen, der sagt, ja, ey, voll geil, wir haben jetzt hier was Neues. Also so eine Nachricht in der App, wir haben jetzt hier was Neues. Du kannst jetzt Ausgabenlimits festlegen, damit wird dein Konto noch sicherer. Und erst habe ich gesagt, Moment mal, es gab vorher kein Ausgabenlimit. Und dann habe ich gedacht, und dann ist es auch noch irgendwie so begrenzt, auf so eine Summe, ich weiß gar nicht, warte mal, ich guck mal ganz kurz, wo ich gedacht habe, also jetzt für, ich sag mal, Alltägliches, völlig in Ordnung, aber. Also ich habe gerade noch den Wikipedia-Artikel von der Hypovereinsbank drauf. Ich lese jetzt vor, Punkt 5 des Inhaltsverzeichnisses, Kritik, Justizskandal, Gustl Molat. Erinnerst du dich an das? Das war irgendwas auch Lustiges. Ja, das war der Typ, der nicht rausgelassen wurde. Ja, Finanzierung von Schrottimmobilien, Cum-Ex-Geschäfte, Steuerhinterziehung. Ja, sehr gut. Gute deutsche Bank. Sehr gut. Wo stehen jetzt die Limits hier ein? Also ich weiß es nicht mehr, aber das war irgend sowas wie das maximale Limit, das du festlegen kannst, sind irgendwie 10.000 Euro oder so. Was natürlich für den normalen alltäglichen Gebrauch, aber was ist denn, wenn du mal, stell dir mal vor, du kaufst dir ein Auto. Ja. Und das kostet 12.000 Euro. I don't know. Man muss mit der Bank vorher telefonieren? Ja, aber das ist doch alles hier nur Apple. Nur Plaste und ja. E-Mails schreiben. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann in meiner Kontes Geschäftskonto kann ich das Ausgabenlimit auf, glaube ich, 100.000 hochjagen. Ja, bei der Sparkasse geht es auch, glaube ich, bis 50.000 oder so. Und darüber hinaus gibt es da echte Menschen, mit denen man sprechen kann, ja. Und sagen kann, hallo, ich muss was bezahlen, ist teuer. Und dann sagt er, ja, gib mir mal die Bank da, dann mache ich das für dich. Ja. Verdammte Online-Banken. Kommen wir zum nächsten Thema, Dennis. Was gefällt dir besser? Kitschimea Reizdarm oder Zahnseide? Was ist denn Kitschimea Reizdarm überhaupt? Das ist so ein Medizinprodukt, für das im öffentlich-rechtlichen Vorabendfernsehen geworben wird. Was ist denn überhaupt Reizdarm? Was ist denn die Symptomatik von Reizdarm? Weiß nicht, ist das Reizdarmsyndrom bezeichnet in der Medizin eine Gruppe funktioneller Darmerkrankungen, die eine hohe Prävalenz haben und bis zu 50% der Besucher beim Spezialisten ausmachen. Das Reizdarmsyndrom kann mit Symptomen aller möglichen Darmerkrankungen verwechselt werden, ist jedoch, wenn diese Erkrankungen ausgeschlossen sind, ungefährlich. Man spricht dann auch von einem Colon irritabile, einem nervösen Darm. Okay, das heißt, der Darm ist gar nicht krank, der ist einfach nur gereizt. Gereizt. Ja. Verweichlicht, woke. Was dagegen wahrscheinlich hilft, dürfte so ein Kaffeeeinlauf sein. Oder irgendwie Vielleicht kann man sich auch so ein paar, manche Leuten helfen ja auch Süßigkeiten. Vielleicht kann man sich ja auch so eine Tüte Gummibärchen rektal einführen und dann ist der Darm nicht mehr so gereizt. Ah, so ein Gummibärchen-Einlauf auf dem Orange Table. Orange Table? War das nicht, das war doch die Geschichte von Hornauer. Ja. Ach du Scheiße. Aber meinst du, das ist auch Typ Einlauf, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auch ein sehr deutsches Wort insgesamt, das Wort Einlauf. Ich bin mit dem... Oh, guck mal hier! Siehst du das in der Soap, die gerade läuft? Ich sehe sie, aber was soll ich sehen? Dahinter, hinter dem Mann, in dem Blaumann, der in dieser Werkstatt, da hinten, das Kreuz. Ja, es ist von der Unfallversicherung. Und darunter hängt der orangefarbene Verbandskasten. Ja, es ist... Erste Hilfe. Richtig, und der Feuerlöscher. Das freut die BG. Ja. Sehr schön. Zahnseide. Ja, Zahnseide finde ich auch gut. Magst du lieber die, wo schon so ein leichter Minzgeschmack dran ist oder die ohne? Neutral und die Sticks. Also nicht die am Schnee, sondern ich habe diese Sticks. Die ja, hier. Sticks habe ich auch, genau. So. Ist aber sehr viel Plastik, ne? Ist, weiß ich, aber es ist ultra praktisch. Ich habe sie immer auch im Rucksack dabei, dass ich mir auch unterwegs mal die Zahnzwischenräume auskehren kann. Was würdest du tun, wenn dein Internet abgestellt würde? Auf mein Handy wechseln. Bei mir ist es soweit. Nächste Woche, Mittwoch, wird hier das Internet abgeklemmt. Und danach? Was kommt danach? Dann kommt hier ein neuer Versorger. Und hast du dann da Internet? Da werde ich ein Internet haben. Das soll im Laufe des Tages auch freigeschaltet werden. Das heißt, du hast für vielleicht 2 bis 6 Stunden kein Internet? Das weiß ich noch nicht. Ich habe noch keine neue Fritzbox zugeschickt bekommen. Oh. Und die alte muss ich abgeben an Vodafone. Ja, aber die musst du ja nicht am selben Tag abgeben. Ich habe schon mal so eine Vodafone-Fritzbox zu spät abgeschickt und dann haben die mir 200 Euro abgebucht, die Schweine. Und dann habe ich gesagt, Leute, das Ding ist da. Ja. Ja, das ist aber zu spät eingegangen. Das spielt keine Rolle. Ich habe gesagt, das Ding ist da. Ja. Entweder schickt ihr mir das Teil zurück. Ja. Nee, das ist ja unseres. Ja, aber dann will ich auch mein Geld zurück. Nee, das war wieder so ein typischer Vodafone-Prozess. Erstmal so tun, als stimmt das alles gar nicht. Ja. Und als hätte man verkackt, sonst müssen sie sich gar nicht drum kümmern. Und dann hat man irgendjemand, der das verstanden hat und sagt, nee, das geht aber nicht, das kann ich hier nicht eingeben. Es gibt das System nicht her. Dann ist es wohl so. Aber bei sowas hilft es bei diesem Konzern ja einfach nur noch direkt Brief schreiben, nach 2 Wochen Vollstreckungsbescheid beantragen. Weil dann landet es bei den Leuten auf dem Tisch, die das machen können. Ja. Und die machen das dann auch sofort, weil die sagen sich so, ja klar, das ist ja Quatsch. Ja. Aber man muss es halt immer eskalieren. Ich weiß. Es hat Monate gedauert. Ja. Und dann haben die das auch nur aus Kulanzgründen verrechnet mit sozusagen jetzt meinem laufenden Vertrag danach. Gab es denn so Gutschriften? Ich verrechne euch gleich was. Ja, also... Keine Ahnung. Jetzt wechseln wir hier mit dem Haus zu Pure, einer Tochter von Telekolumbus. Wieso dein Beileid? Ich fand deren Service nicht gut. Also zumindest haben die eine App. Glückwunsch. Ja. Nee, also das ist vielleicht auch alles okay. Pure, ich habe auch Pure, kann man alles machen. Viel schlimmer ist, meine Mutter ist Mieterin bei Deutsche Wohnen. Ja. Und Deutsche Wohnen ist ja ähnlich wie Vonovia, die sagen ja nicht so, dass sie ihre Miete ausnehmen mit der Kaltmiete und der Warmmiete, mit der Kaltmiete. Nein, sie wollen ja die ganze Wertschöpfungskette kontrollieren. Ja. Das heißt, rate mal, wem der Kabelversorger gehört, der bei Deutsche Wohnen jetzt versorgt. Das ist wahrscheinlich die Tochtergesellschaft, die Deutsche Kabel oder so. Nee, die heißt Symph Media und ist eine Tochterfirma von Deutsche Wohnen. Bleibt alles im selben Haus. Und richtig scheiß Prozess und sagen so, ja, keine Anschlussgebühr. Und dann sagt er, da machst du diesen Vertrag ja Anschlussgebühr. Und schreibst uns eine Mail hin, Support ultra pumpig, nach dem Motto so, ja, das passt, das ist so, kommt nicht. Und, aber nach dem 1. September werden sie nicht, und dann müssen sie es akzeptieren. So richtig pumpig, du bist dem ganzen Scheiß ausgeliefert. Mhm. Und weil meine Mutter halt kein festes Internet hat, war jetzt so, naja, müssen wir machen, halt auch noch 10 Euro, was ein bisschen über dem durchschnittlichen Marktpreis ist, der dafür angemessen ist. Absurd. Du musst eigentlich, es muss ein gesetzliches Verbot geben, dass du nicht Inhouse-Vergaben machen kannst als Vermieter. Weil es kann nicht sein, also, weil du wirst einfach ausgenommen an allen Ecken und Kanten. Ja, ja. Gerade von so Konzernen, ne? Ja. Also, das ist ja dann auch für kleine Vermieter gar nicht möglich. Also Vinovia ist ja noch der Klassiker, dass da irgendwie wilde Abrechnungen machen, weil klar, die Tochterfirma stellt da Wildes in Rechnung und du als Vermieter gibst es ja nur weiter, das sind ja nicht deine Kosten gewesen. Du hast ja die Gärtnerei-Service beauftragt. Ja, ja. Dass da niemand kam, ist ja egal. Furchtbar, ernsthaft. Also vergesellschaften, Artikel 15 eigentlich. Und es ist vorbei. Also diese Konzerne sind so furchtbar. Ja. By the way, neuer Berliner Mietenspiegel gilt seit diesem Mai oder so oder Februar. Ja, und? Schon weggeklagt? Nee, aber nur moderat gestiegen insgesamt alles. Das heißt, trotzdem nutzt eure Gelegenheiten und überprüft eure Verträge. So. Ja, das ist, genau. Das ist ein guter Hinweis. Ich bin so froh, genossenschaftlich zu leben. Glaubst du gar nicht, ey. Also ich habe jetzt gesehen, Scheiße mir. Bei mir, mein Haus, ist in so einer Spannbreite von so 6 bis 12 Euro. Ja. Das heißt, das, was jetzt aktuell so an Friedrichshain verlangt wird, so an 15 Euro oder so kalt. Ja. Das geht eigentlich gar nicht dort in der Ecke. Ja, also bei Altbauten, Bestandsbauten und so, ne? Ja, genau. Mhm. So. Aber das Ding ist ja immer, dieser Mietenspiegel, der wird ja eigentlich regelmäßig weggeklagt. Ja. Und dann machen die das ja so, wird ja nur hilfsweise benutzt, aber nicht so richtig und so. Das ist echt ein bisschen schräg. Also ich kann verstehen, dass die Politik sich scheut vor vor Markteingriffen, die eine wirkliche, tatsächliche, echte Preissteuerung sind, weil du dann immer Folgeeffekten hinterher rennst und immer weiter was zu regulieren hast. Also vom Arbeitsaufwand her kann ich das nachvollziehen. Aber ich glaube, im Wohnungsmietensegment muss das einfach sein. Und da finde ich, gibt's auch kein Gejammere mit, aber das ist doch meine Altersvorsorge oder so. Nee, bau deine Altersvorsorge nicht auf Grundbedürfnissen anderer Menschen. Ja, auch. Richtig. Ja, wollte ich nur Bescheid sagen. Deswegen, ja, Kabelfernsehen, also deswegen, ganz lustig. Habt ihr euch dann auch jetzt für Neues entschieden? Habt ihr auch dann Kabelfernsehen abgeschlossen dabei? Nee. Oder nur Internet? Nur Internet. Okay. Wie guckt ihr Fernsehen dann nach? Also ich weiß nicht, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass hier da kein Signal mehr ankommt. Ja, so funktioniert das ja nicht. Wieso? Die müssen dafür den Keller das abklemmen. Die können das nicht zentral steuern. Dann klemmen die das ab? Ja. Dann ist das so. Oder sie klemmt es nicht ab. Oder sie klemmt es nicht ab. Gucken wir mal, was passiert. Nee, es gibt auf jeden Fall, weiß ich, dass hier die Hausverwaltung einen Grundversorgungsvertrag mit denen abgeschlossen hat. Für 4 Euro im Monat oder so. Das ist ein fairer Preis. Ja, genau. So. Wahrscheinlich war das auch, was in den Nebenkosten bisher war oder so. Ja, genau. Ja. 4 oder 6 Euro, irgendwie sowas. Ja. Genau, das ist völlig okay. Aber ansonsten gibt es halt kein Fernsehen mehr. Na, okay. Weil, ganz im Ernst, gucke ich halt, wenn EM ist. Ja. Oder Tagesschau. Ja. Oder kannst du auch an der App gucken. Aber das kann, genau. Ja. Ja, Dennis, wie fühlst du dich jetzt eigentlich seit dem Ende von Astro TV? Weniger erleuchtet. Okay. Hast du dir das jetzt auf YouTube mal angeguckt mit den Zigaretten vorher sagen? Stopp, was läuft da schon? Nein. Das ist ja schon aufgezeichnet worden. Ja, aber jetzt streamen? Ach was, Reality Queens. Ach so, auf High Heels durch den Dschungel. Ich dachte, das wäre das Dschungelcamp. Aber dieses RTL Plus, das ist so ein krasser Output, den RTL Plus hat an diesen Reality-TV-Stars-Sendungen. Und vorab streamen auf RTL Plus. Auch diesen Podcast kann man auf RTL Plus hören. Guck dir die mal alle an, ja. Vor allem die Damen, ja. Und jetzt mach die Augen zu und stell dir die alle noch so mit 20% mehr Filler vor. So werden wir sie dann im Dschungelcamp sehen. Das hier mit dem Zigaretten, ich glaube, das war wenn ich es richtig gegoogelt habe, war das eine Switch-Parodie, by the way. Nein. Das ist einfach Quatsch. Das musst du nochmal. Ich nehme es nochmal mit als Hausaufgabe. Mach das, Dennis, nehmen wir es nochmal mit als Hausaufgabe. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Oder hast du noch irgendwas? Nö, ich hab nichts mehr. Wir machen jetzt hier Feierabend. Genau, sehr gut. Weißt du, was ich hier im Kühlschrank habe übrigens? Austernpilze. Austernpilze? Ja. Daraus kann man hervorragendes veganes Pulled Pork Ersatz machen. Schmeckt wie das Original. Genau so, Dennis. Ah. Ich hab, ich hab, ich habe noch nie mit Pilzen gearbeitet. Ich habe da irgendwie krass Respekt vor. Ja. Ich war vorgestern im Schwimmbad und hatte keine Badelatschen, weil ich vergessen. Jetzt ist Pilze. Da hatte ich wieder Angst vor Pilzen. Ansonsten, was meinst du, nicht mit Pilzen gearbeitet? Nie welche gegessen oder nicht versucht, da irgendwelche anderen Sachen draus zu machen? Ja, nie versucht, andere Sachen draus zu machen. Ich auch nicht. Okay. Mach ich jetzt nicht. Ich schneide die gleich einfach klein zum Abendessen und wenn die in der Pfanne gebraten, dann gibt's die halt so. Ach so. Ich weiß, dass man es kann, aber ich mache es nicht. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Es war eine bewusste Entscheidung. Kommentiert uns derweil doch einfach mal auf unsere Webseite oder auch in wunderschöne Rezensionen bei Apple Podcasts zum Beispiel. Google Podcasts gibt's ja nicht mehr. Rip the Peace. Wen ihr denn lieber als Bundeskanzler hättet? Markus Söder oder Friedrich Merz? Und besucht auch nika.st/unterstützen. Da findet ihr alle Hinweise darauf, wie ihr uns eine Spende zukommen lassen könnt, wenn ihr das wünscht. Ist aber keine Gegenleistung mit verbunden. Richtig. Einfach nur eine einseitige Transaktion eurerseits. Ist so. Aus steuerlichen Gründen. Ja. Eure Energie müsst ihr euch woanders holen. Bis dann. Tschüss.